Aufgabe 1.4b. Anruf 3. Sie hören nun ein drittes Gespräch. Fischer am Apparat? Guten Tag, Cipolli, Firma Castelli Bologna. Ist Herr Becker da, bitte? Nein, es tut mir leid. Herr Becker ist nicht an seinem Platz. Ich glaube, er ist beim Mittagessen. Ach so. Könnte ich eine Nachricht hinterlassen? Ja, selbstverständlich. Es geht um die Lieferung unseres Auftrages Nummer 123b, die gerade eingetroffen ist. Sagen Sie ihm, dass die Maschine defekt ist. Könnte er so bald wie möglich jemanden vom Kundendienst zu uns schicken? Die Sache ist dringend. Ist gut. Ich richte es Herrn Becker aus. Könnten Sie mir Ihren Namen bitte wiederholen? Ja, Cipolli. C wie Cäsar, Ida, Paula, Otto, Ludwig, Ludwig, Ida. Haben Sie das? Ja. Und Sie sind von der Firma Castelli Bologna? Ja. Alles klar. Herr Cipolli, ich sage Herrn Becker Bescheid. Danke. Auf Wiederhören. Gern geschehen. Auf Wiederhören.